Läuft übrigens schon, ne? Na super. Das schneiden wir einfach weg. Nein. Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern Nummer 50. Wallala. Wallala. Das hat jetzt auch einen Ausschlag gegeben. Das ist ganz schön laut. Ich bin Joke. Ich sehe es. Und Marlene hat einfach das Ding gestartet. Das Ding. Diese magische Kiste. Oh, ich bin ein bisschen heiser, merke ich. Krass. Weil du schon so viel geschrien hast wahrscheinlich. Ja, wegen der Gender-Swap-Version. Weil wir so gegrölt haben. Weil wir so gefeiert haben. Die 50. Folge. Es ist unsere 50. Folge. Genau, es ist Mai 2013. Ich bin Joke. Hallo. Hallo, ich bin Marlene und ein bisschen heiser. Ich bin ein bisschen heiser. Hallo. Ich muss ja heute nicht singen. Heute mal nicht. Nee. Ich singe heute auch mal nicht. Und ich heiße Steff. Hallo. Ich trinke Wasser. Ich trinke auch Wasser. Und ich trinke auch Wasser. Hallo. Ich habe auch gerade so gedacht, wir sind ganz schön verkommen irgendwie. Am Anfang haben wir noch fancy Getränke gekauft und sind extra noch in den Getränkeladen gegangen, um irgendwelche fancy Sachen zu kaufen. Und jetzt trinken wir Leitungswasser. Irgendwie so abgehalfterte Podcast-Omis und Opis irgendwie, die hier irgendwie nur noch Wasser trinken und sich auch keine Mühe mehr geben. Wie so eine Langzeitbeziehung, ne? Am Anfang noch fancy Limonaden, jetzt gibt es nur noch Wasser. Naja. Aber dafür mit Liebe gezapft. Nicht wahr, Schatz? Ja. Mit Liebe. Feinstes St. Pauli-Wasser. St. Pauli-Quell. Ja. Ist lecker. Karo-Quelle. Ja. Karo-Quelle. Stößchen. Aber immerhin auf dem liebevollsten Fangeschenk. Auf dem einen der liebevollsten. Ja, das. Da haben wir noch ein anderes liebevolles Fangeschenk bekommen. Das wir verlosen. Beziehungsweise es ist nicht wirklich verlost gewesen, weil wir haben es ja quasi, haben wir gesagt, die erste Person, die, also um ein bisschen zusammenzufassen, beim letzten Mal haben wir ja erzählt, dass wir diese Idee des Side-Projects aufnehmen wollen und einen Einschlaf-Podcast machen wollen, zumindest mal also ob das jetzt irgendwie so regelmäßig sein wird oder nur einmalig oder ein paar Mal, ist irgendwie egal. Ich bin gerade etwas abgelenkt, um Steff Zeichen zu machen. Jetzt hat Joke Steff auch Zeichen gemacht. Und was habe ich denn Schlimmes in meinem Gesicht? Eine Nase. Nein, du hast... Nein. Ich habe versucht, das nebenbei Zeichen zu geben und das natürlich reden und nebenbei andere Dinge denken, fällt selbst mir schwer. Also, jedenfalls, jetzt hat Steff es aus dem Gesicht rausgemacht und bin glücklich und kann weiterreden. Also, Side Project, Focusing, Side Project, Einschlaf-Podcast. Ja. Und wir haben gebeten, in den Kommentaren Vorschläge zu machen, was wir denn vorlesen könnten, und haben ja gesagt, der allererste Vorschlag bekommt das Fangeschenk, was wir bekommen haben und aber schon haben, dann eben weitergeschenkt, und das ist es ist ein Buch von Amistad Maupin immer noch, und es heißt Tolliver lebt. Michael Tolliver lebt? Ja, Michael Tolliver lebt. Und es ist der 7. Band der Stadtgeschichten. Reihe. Oder Tales of the City auf Englisch. Aber es ist auf deutsches Buch. Und bekommen wird es Schokopflaster. Oh, das zu spät. Trommelwirbel. Genau. Also Schokopflaster bekommt es. Das heißt, irgendwie, wir werden nochmal mit Schokopflaster in Verbindung treten, um eine Adresse herauszubekommen, wo wir das denn hinschicken können. Und herzlichen Glückwunsch. Gratulieren. Genau. Aber ich wollte noch mal gucken, wie viele denn jetzt eigentlich kommentiert haben. Ja, gut. Weil wir haben ja auch gebeten, mal Pieps aber zu machen. Aber du darfst nicht jeden Kommentar zählen. Nein, ich weiß das. Dazwischen geschrieben haben. Wir haben uns einfach dazwischen geschmuggelt. um die HörerInnenzahl in die Höhe zu treiben. Jetzt muss mal jemand anders reden, weil ich hier nebenbei das... Ich habe gerade gestern noch mal den vorletzten Podcast gehört. Eben zu alliiert sein. Alliiert werden. Genau, vielleicht sollten wir noch kurz sagen, wir wollten eine Fortsetzung machen, genau. Zu alliiert sein, ja. Alliiert werden. Das ist heute dran. Ja, stimmt. Ich kann noch zwei Nachträge machen. Ein Nachtrag ist aber von letzten Mal. Genau, da habe ich nämlich nur noch mal, um das nicht, damit das nicht falsch fortgetragen wird, sind die korrekten Namen der Autorinnen von Queerfeminismus, Label und Lebensrealität Lea Bretz und Nadine Lansch. Also wir hatten uns darüber unterhalten, wie das ausgesprochen wird. Hatten wir uns nicht darüber unterhalten, sondern... Das war nach dem Podcast, nachdem ich den Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Ah, okay. Genau, wurde ich nochmal darauf hingewiesen, ob das denn eigentlich richtig ist. Das hat sich herausgestellt, nein. Falsch. Da war ich betrübt. Ja. Und das zweite ist vom eben vorletzten Podcast, den ich eben gerade frisch angehört habe, was jetzt nicht so oft vorkommt, dass ich die Folgen nochmal höre. Deswegen fallen mir nicht alle Sachen auf. Aber es gab bei dem vorletzten Podcast eben eine Stelle, an dem Joke gerade irgendwie Nüsschen geknabbert hat und eigentlich was sagen wollte. Oh. Und deswegen das nicht... du weißt überhaupt nicht, was kommt. Du bist jetzt schon betrübt. Und ich würde bestimmt weil du Nüsschen geknabbert hast. Ich würde jetzt bestimmt nicht... Schäm dich. Ich würde nicht unangekündigt und ohne Vorwarnung jetzt Kritik an dir üben. Das machen wir außerhalb des Mikrofons. Das wird außerhalb des Mikrofons. Nein, dann hätte ich. Nein, sowas würde ich aber zumindest irgendwie vorwarnen oder wir würden es off-Podcast vordiskutieren und dann nochmal vielleicht im Podcast klären oder sowas. Aber da geht es jetzt um das, was ich gesagt habe. Ich mal hatte nur das Setting erklärt. Weiß nämlich die Minute leider gerade nicht aus dem. Ich habe mir die Minute nicht aufgeschrieben. Und darauf hatte ich dann kommentiert, während Joke gerade versucht hat, fertig zu kauen, um dann was zu sagen. Irgendwie ist die subalterne Nüsschen, was halt irgendwie eine Referenz ist auf postkoloniale Theorie, Bildung, Wissenschaft. Und wir hatten das dann, oder ich hatte das erstmal so auch damit abgetan, das nicht weiter zu erklären, worauf ich mich da eigentlich bezogen habe, sondern... dass eher von das ist Wissenschaftsgedöns das irgendwie so damit abgebügelt. Da, und im Nachhinein habe ich, oder jetzt beim nochmal hören, habe ich irgendwie schon gemerkt, so irks, da hätte ich jetzt entweder nichts zu sagen sollen weiter oder einfach sagen, dass ich das jetzt gerade aus dem Stegreif nicht weiter erörtern kann, aber nicht mit Wissenschaftsgedöns abtun, weil das einfach eine sehr wichtige Verschränkung ist, auch von irgendwie Politik und Wissenschaft und schon aus meiner Dominanzposition in diesem Geflecht heraus, wäre das einfach fatal. War es fatal, da jetzt das als Wissenschaftsgedöns irgendwie zu benennen. Deswegen noch so als Nachtrag, das war diese Referenz oder dieses Wortspiel, was ich da gemacht habe, bezog sich erstens auf den Titel Sprich die Subalterne Deutsch. Das ist ein Buch, was von Hito Steyerl und Encarnación Gutiérrez Rodríguez rausgegeben wurde. Die sich wiederum auf Spivak beziehen. Das ist Subort in Speak. Ja, genau. Ich kenne das Subort in Speak. Kann die Subalterne sprechen. Also Gayatri Chakravorty Spivak. Und da geht es eben um so eine postkoloniale Theoriebildung. Und Subalterne, so ganz, ganz grob, ohne dass ich mich jetzt da gerade tief eingelesen habe, geht einfach darum, irgendwie so eine Positionierung von Menschen und Gruppen zu benennen, die sich eben in so einem, die sich eben auch in am Rande oder in dazwischen befinden von kolonialen Strukturen, eben sowohl sich nicht in dem kolonialisierten Land oder Ländern zu befinden, und aber eben auch als das andere markiert zu sein, an dem, also so, es geht auch durchaus so um geografische Orte, um so dieses weder an einem historisch geografischen kolonialisierten Ort zu sein, aber auch in dem Ort, an dem sie sich dann befinden, eben zu dem kolonialisierten anderen irgendwie zu zählen. So ganz grob. Das ist so eine, es ist halt sozusagen ein Versuch, eine Gruppe zu fassen. Na, nicht ganz. Also ohne da jetzt. Aber im kolonialen Geflecht. Also es geht um irgendwie Kolonialismus und Postkolonialismus. Aber es geht, Leute, die als Subalterne bezeichnet werden, müssen nicht unbedingt außerhalb des kolonialisierten Gebiets leben. Sondern die Subalterne ist eigentlich eher ein Begriff dafür, zu gucken, ob Leute, ob bestimmte Leute sich überhaupt in so kolonialen und postkolonialen Hierarchien überhaupt äußern können und überhaupt zu Wort kommen können oder überhaupt gehört werden können. Und das ist, da ist ein Aspekt, sind Leute, die dann auch in der Diaspora leben, aber ein anderer Aspekt sind auch Leute, die im kolonialisierten Gebiet leben oder im postkolonialisierten Gebiet. Also das heißt nicht unbedingt nur, dass Leute dann nicht leben. Okay. Sondern ich glaube, wichtiger ist tatsächlich so der Aspekt von, wird eine Person gehört oder... Ja, das ist ja dann die Frage, die sich an die Position geknüpft hat. Oder ist das in diesem Begriff mit drin? Im subalternen Begriff mit drin? Das Sprechen. Ja, genau. Ich dachte eigentlich, dass in dem Begriff der Subalterne halt geguckt wird, ob Leute in der Lage sind, sich in bestimmten so Geflechten oder Beziehungen überhaupt zu Wort melden zu können. Und dann wird es, glaube ich, also es wird, glaube ich, schon dann nochmal geografisch, wenn es darum geht, wer sich zum Beispiel auch an den Zentren der Kolonialisierung befindet und wer nicht. So zum Beispiel so in so einem Geflecht von in den kolonialisierten Ländern, wie ist es da mit Metropolen und mit den Landregionen und wie ist es um die Leute, um deren Äußerungsfähigkeiten bestellt, wenn sie in einer kolonialisierten Metropole wohnen oder eben irgendwie im kolonialisierten und möglicherweise gar nicht so richtig so begriffenen Land oder so. Aber ich würde es halt nicht darauf beschränken, dass das nur Leute sind, die außerhalb eines kolonialisierten, einer kolonialisierten Nation oder eines kolonialisierten Landes leben. Ja. Und das war dann, glaube ich, ja auch die dann nochmal die Diskussion, die sich daran angeknüpft hat, ob jetzt eigentlich so zum Beispiel WissenschaftlerInnen in der Diaspora überhaupt als Subalterne zählen können, weil die sich ja sehr wohl sehr eloquent zu Wort melden können. Und dann geht es halt darum, werden die denn gehört mit dem, was sie sagen? Oder sind sie tatsächlich auch einfach genauso subaltern wie zum Beispiel die LandarbeiterInnen im kolonialisierten Gebiet? Ja, danke. Ach, Spivak. Ja, mir mitnehmen. Also, ich finde es gut, jetzt nochmal ein bisschen mehr darüber irgendwie gesagt zu haben, aber es. Ging nur einfach darum, dass es, auch wenn es wirklich auch abstraktes und komplexes irgendwie Wissen ist, ist es irgendwie trotzdem nicht einfach abzutun, sondern so. Genau, das war noch mein Nachtrag. Vielen Dank. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, siehst du? Also an die ist die subalterne Nüsschen kann ich mich schon noch erinnern. Ich nicht. Vielleicht mit Nüsschen essen beschäftigt. Wahrscheinlich, ja. Ich habe in der Zwischenzeit rausbekommen, wie viele Leute kommentiert haben. Mhm. Abzüglich, ich glaube, 2 Kommentare waren es, die nicht mitgezählt werden dürfen. Dann sind es 30, genau, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Vielen Dank. Danke, dass ihr an alle, die kommentiert haben, dass ihr das mitgemacht habt. Ja. Ja. Das ist auch sehr lustig, dass gerade so momentan ist echt so Alltag, dass alle paar Tage auf einmal so eine Benachrichtigungsmail kommt. Es gibt einen neuen Kommentar. Ja, das ist toll. Genau. So, wo ist denn unser Spickzettel? Du hast den bei dir, ne? Ja. Wir haben uns ja... Entschuldigung, ich habe gerade den Tisch gehauen. Wir haben uns ja brav vorbereitet gehabt. Allerdings ist das mit dem Vorbereiten ja schon ein bisschen länger her, weil wir ja schon beim letzten Mal eigentlich diese Folge machen wollten. Nee, irgendwie gerade, ich glaube, ich eigne mich gerade nicht so gut zum Moderieren, merke ich. Ja, ich glaube, das Ziel war irgendwie, nochmal so ein bisschen praktischer ins Alliiertsein einzusteigen, oder? Ja, genau. Letztes Mal haben wir irgendwie so ganz viel umrissen. Oder erstmal überhaupt, ja, sind ja erstmal so ein bisschen gestartet. So ein bisschen verpeilt, also so ohne so eine Richtung zu haben, wo es denn eigentlich so hingehen soll, sondern erstmal so gucken, was denn sich so ergibt. Und deswegen sind aber dadurch halt erst nochmal auch mehr, erstens interessante Punkte nochmal mehr aufgekommen. Und aber auch Leerstellen entstanden. So. Und das Bedürfnis, da einfach nochmal dran anzuknüpfen oder nochmal zu gucken, das nochmal so ein bisschen weiterzutragen, ist auf jeden Fall dann noch geblieben. Ist da noch Kaffee drin? Ja. Willst du vielleicht einfach anfangen, wenn du den Podcast eh jetzt gerade schon nochmal gehört hast? Nö. Ist. Also ich kann hier nichts lesen, ich habe nur meine eigenen Notizen. Das heißt, wenn, ansonsten nimm du doch das Büchlein. Das hat das letzte Mal auch ganz gut geklappt, dass du einfach so. Sachen eingeworfen hast und dann gesagt hast, irgendwie hier. Yoga als Stichwortgeber. Also ich habe mich gefreut beim nochmal hören, irgendwie, dass so viele Punkte, die oder viele wichtige Stellen, die dann gar nicht unbedingt Teil unserer Diskussion waren, sondern die dann einfach so von Einzelpersonen gesagt wurden, dann aber so sehr griffig oder wichtig waren, so als ganz pauschale Sachen, die so ums Alliiertwerden sich drehen. Und ich finde, also ich persönlich habe auch gemerkt, wir sind ja erst so, das ist ja erst so zum Schluss entstanden, dieses Alliiertwerden, aber das ist eigentlich wirklich sehr, dass ich es persönlich irgendwie für mich ganz passend finde. So das Prozesshafte ja, daran zu benennen. Genau. Ja. Ja. Ich finde das ja auch immer, also ich habe häufig das Gefühl, wenn es um solche so Diskussionen geht, wo es wo zum Beispiel irgendwas passiert und dann hätten Leute sich alliieren sollen oder hätten irgendwas sagen sollen oder hätten irgendwie agieren sollen und dann ist das nicht passiert oder ist irgendwie falsch passiert, dann war das alles dann gleich ganz falsch. Da denke ich, das ist ja eigentlich auch viel weniger frustrierend, halt da nicht da halt ranzugehen mit so einem, okay, das war scheiße, aber ich lerne halt und ich entwickle mich da drin und ich werde alliiert, statt zu denken so, ja, dann habe ich jetzt alles falsch gemacht und kann das alles gar nicht oder sowas. Also, macht mir auf jeden Fall immer so ein, also wenn ich über so Zustände nachdenke, dann macht es für mich mehr Sinn, da das Prozesshafte dann auch zu benennen. Ja, ich fand auch die Aussage so, oder es war mehr so eine Frage, weil es, da sind wir, haben uns ja ziemlich doll drum gedreht, um so, ob das jetzt eigentlich eine, was so die laute und leise Praxen irgendwie von alliiert werden angeht. So. Ich glaube, du musst ein bisschen genauer werden, weil ich das jetzt nicht gehört habe nochmal. Also ich habe vor einiger Zeit nochmal reingehört, aber das ist sehr lange her. Naja, also so mit laut sein, laut, laut hörbar, merkbar, spürbar irgendwie Dinge tun, die man selbst dann vielleicht als solidarisch empfindet. Mhm. Und oder halt irgendwie so, dass quasi nicht das Gegenteil, weil es passt nicht, aber so dann einfach an die leisen Praxen, die halt eben nicht in Situationen intervenierend sind, die nicht ausgesprochen werden, so die eben vielleicht eher bei einer Person alleine erstmal stattfinden oder so. Darum haben wir uns relativ viel ja gedreht. Mhm. Oder haben da schon viele verschiedene Facetten schon gehabt. Und das habe ich für mich aber nochmal so als Fragestellung auch für mich mitgenommen, ob alliiert werden einfach auch eine leise Praxis ist. Ich würde die Position nämlich vertreten, dass alliiert werden eine leise Praxis ist. Immer? Würde ich jetzt erstmal so behaupten wollen. Warum nicht? Warum nicht? Ich setze mich jetzt einfach mal so hin und behaupte, alliiert werden ist eine leise Praxis. Kann ich ja mal behaupten. weil ich glaube, dass einfach ganz viel bei einer Person selbst im Inneren stattfinden muss. Und alles andere sind dann eben Praxen, die daraus resultieren. Aber dass sozusagen ans Ausgangspunkt irgendwie eine leise Praxis stattfindet, das heißt eben sowas wie, ich informiere mich selbst über Dinge, ich lese mir Sachen an, ich höre zu, ich denke nach, ich hinterfrage mich so, ich stell kritische Fragen an mich und irgendwie meine Praxen und mein Verhalten oder meine Gedanken und Gefühle. Das sind ja erstmal alles Sachen, also gerade was dann irgendwie so Denkprozesse angeht und sowas, die ja quasi nach außen kaum wahrnehmbar sind. Und die ich aber dann als sehr wichtig erachte. Ja. Ich weiß nicht, ob die so kaum wahrnehmbar sind. Also ganz viel von so einem. Also was mich daran erinnert, ist so dieses einfach mal ruhig sein, wenn andere Leute reden, was ja auch gerade für Weiße vielleicht, die es gewohnt sind, einfach überall zu was sagen zu können, weil es nicht reguliert wird häufig, ist ja auch so ein Lernprozess, ganz häufig einfach mal die Klappe zu halten und sich anzuhören, was andere zu sagen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich auch spürbar ist. Also, dass das nicht unbedingt was ist, was überhaupt nicht wahrgenommen wird, wenn eine Person Raum gegeben bekommt. Oder, also, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich wahrnehmen kann, ob Leute mich ausreden lassen, und zwar mehr als sie fallen mir ins Wort und reden irgendwie oder diskutieren mit mir oder sowas. Also, ob da so ein ich kann erstmal so den Raum mit meinen Worten füllen oder ob da sofort so ein Widerstand vorkommt oder so ein, da sage ich jetzt auch nochmal was zu oder so. Also finde ich, ist schon was, als vielleicht unterschiedlich von Person zu Person. Ich finde sowas wahrnehmbar. Ja, das auf jeden Fall. Was so Zuhören angeht, das ist, also deswegen meinte ich, was mehr so diese Denkprozesse angeht. Ja. Oder zum Beispiel, dass ich dann, also was bei mir jetzt häufiger passiert ist, dass ich dann eben zuhöre und darum dann irgendwie Wissen auftaucht, was ich nicht kenne, zum Beispiel irgendwie Namen, die ich vorher noch nicht gehört habe. Und dann eben im Anschluss, also so, dass ich dann sozusagen für mich irgendwie mich darum kümmere, Informationen über Personen und Namen oder sowas zu erhalten, um erstens irgendwie mein desaströses Namensgedächtnis irgendwie so ein bisschen herauszufordern und da so ein bisschen irgendwie mit Kontext, also so einen Namen mit Kontext irgendwie zu füttern, dass ich den Namen auch besser behalten kann, weil das ist irgendwie, für mich ist das wirklich eine sehr ungünstige Verknüpfung aus irgendwie einem schlechten Namensgedächtnis und meiner Position mehr irgendwie, also was irgendwie ja, Wissen angeht, was irgendwie als, was weiß ich, nicht weiß, nicht mehrheitsdeutsch gelabelt verbunden ist oder Personen, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, mir eigentlich Namen zu merken, weil ich das wichtig finde und das aber nicht gut kann. dass es mir sehr schwerfällt, irgendwie diesen Namen zu behalten. Und dafür, also das ist sowas, das ist zum Beispiel so ein momentaner, sehr aktueller Struggle, den ich immer wieder, also der so, der mich so begleitet, irgendwie so da irgendwie so einen Zwischenweg zu finden von, wie kann ich es schaffen, Namen zu behalten. Irgendwie, weil ich es, weil ich weiß, wenn ich sie halt einfach vergesse, dann fällt das halt eben schon in so einen Diskurs oder stützt so Strukturen von, ja, wie war da dieser Name nochmal, egal, kann ich nicht aussprechen, kann ich mir nicht merken, irgendwie so ist sozusagen auch irgendeine, entspricht meiner Hörkultur sozusagen, meiner Hörgewohnheit vielleicht auch nicht und so, und deswegen ist das alles ein Brei und brauche ich mich eh nicht drum kümmern und ist irgendwie egal. Und das, da weiß ich irgendwie so, das ist halt so der Grad, auf dem ich mich dann bewege, qua meiner Position, dass ich halt irgendwie sage, okay, ich versuche es zumindest, damit irgendwie umzugehen, aber ich weiß auch, dass es halt irgendwie gerne, dass es halt, ich bin mir halt bewusst, dass ich das unterstütze, dass diese Strukturen unterstütze, irgendwie rassistische Strukturen unterstütze, in dem Fall, in dem ich irgendwie mir einen Namen nicht merken kann oder mir nicht merken kann, wie Namen ausgesprochen werden und so. Du weißt ja schon auch nochmal, was anderes ist jetzt, das so zu formulieren, wie du es eben überspitzt gemacht hast. Ne? Also dann zu sagen, also die Attitüde muss ja auch dann einfach nicht sein, mir kann ich mir eh nicht mehr, oder? Nee, das ist mir klar. Habe ich jetzt eh vergessen, weil... Das ist auch das, was mir dazu einfällt, ist, ich glaube, dass so eine leise Praxis ja auch ganz doll ist, oder damit fängt es ja, glaube ich, ganz schön doll an, ist so eine Einstellung. Also so ein selber, also ne, was du halt auch meinst mit dem, ja, irgendwie so die eigene Position hinterfragen und so. Ich meine, da muss man ja erstmal, bevor man die eigene Position und das alles hinterfragt, bevor man damit anfängt, muss man ja erstmal anfangen, eine bestimmte Art von Einstellung zu haben. So. Und daraus entwickeln sich dann ja bestimmte Praxen. So. Und ich glaube schon auch, dass es, also ich würde das auch unterstützen, sowas wie Dinge, die ich an bestimmten Stellen eigentlich nicht nötig hätte und es deswegen mir aufgrund meines zum Beispiel Namensgedächtnisses irgendwie leicht fällt, es einfach sozusagen nicht machen zu müssen, mir bestimmte Namen zu merken, da dann sozusagen sich das dann bewusst anzutrainieren, das dann doch zu tun, um dann sozusagen damit nicht Strukturen zu unterstützen. So. Aber du wirst es ja auch auf anderen Ebenen auch nicht hinbekommen. Genau, also allein durch das... also ich glaube schon, dass es auch ganz sinnvoll sein könnte, also bestimmt auch ganz sinnvoll ist, dann bestimmte Sachen trotzdem zu machen, auch wenn man sie eigentlich nicht nötig hat, sozusagen. Aber die Einstellung änderst du ja nicht dadurch. Du änderst ja nicht deine Einstellung dadurch. Und die kommt auch sicherlich zum Beispiel ja auch durch sowas wie sichtbar machen von dich. Also so. Das ist ja was anderes, ob du sagst, ich kann mir den Namen nicht merken, ist auch egal, kann man eh nicht aussprechen. Oder ob du sagst irgendwie, ich kann mir den Namen nicht merken und ich versuche das irgendwie mir irgendwie anzutrainieren, weil ich weiß, dass irgendwie ich sonst in eine bestimmte, ne, eine bestimmte, also ein bestimmtes, eine bestimmte Dynamik bediene, eine bestimmte gesellschaftliche Dynamik bediene, indem ich einfach dann gar nichts tue dagegen oder so. Aber die Einstellung hast du ja trotzdem. So. Da jetzt ein bisschen wirr. Aber eigentlich anknüpfend daran fällt mir auch als leise Praxis zum Beispiel auch noch überhaupt so dieses ganz grundsätzliche Sprachding ein. Also so so eine Alltagspraxis, die jetzt auch nicht so laut ist, ist ja so eine bestimmte Art über Sachen zu reden. So. Und da würde ich zum Beispiel auch nicht sagen, dass das was ist, was nicht auffällt. Weil ich, genau wie dieses Raum geben, also dieses an bestimmten Stellen nicht sagen, was ist, was glaube ich schon auch Situationen bestimmt, wer wen ausreden lässt, glaube ich schon auch, dass gerade wenn das jetzt außerhalb von so Kontexten ist, in denen eine bestimmte Sprachpraxis sich irgendwie etabliert hat, eine bestimmte Art zu reden, die dann ja gerne als so PC abgetan wird oder sowas, das macht total viel. Also auch das macht total viel aus an, also wenn ich mir jetzt Alltagssituationen überlege oder mich versuche an Alltagssituationen zu erinnern, gerne jetzt, das sind so Jobsituationen, ne? Die sind ja dann immer so schön außen bei mir. Dass halt, wenn ich halt als irgendwie Homo geoutet bin oder wenn ich als Mehrfachbeziehungsmensch geoutet bin oder wenn ich als Transliebchen geoutet bin und ich sage irgendwas, was irgendwie sozusagen, ich benutze mal das fiese Wort Diversität unterstützt, was irgendwie so diese bestimmten Arten zu sein oder irgendwie mit jemandem zusammen zu sein sozusagen, dann wird es halt so ein bisschen aufgenommen als so, naja, die gehört ja auch dazu, die muss das ja quasi machen, so, also das irgendwie, also das wird sozusagen so ein bisschen, da wird ja nicht weiter drüber gestolpert, aber wenn ich dann sozusagen also versuche meine Sprache, die bestimmt nicht perfekt ist, aber wenn ich halt versuche quasi meine Sprachpraxis zu eben nicht nur auf die Sachen, wo ich eh irgendwie am Rand rumstehe, zu benutzen, sondern halt irgendwie auch für Positionen, also wo ich halt eindeutig in der machtvollen, privilegierten Position bin, dann wird es ja so gerne als so ein PC-Ding wahrgenommen, so, dass die halt dann so besonders, dass ich dann so besonders korrekt sein will oder sowas irgendwie. Und ich glaube aber, das macht total viel. Also ich glaube, dass sowas ja auch so total den Raum bestimmt und dass es auch sehr wohl ganz schön doll wahrgenommen wird als Praxis, so. Auch wenn das, wie ich finde, auch eher eine leise Praxis ist. Auch wenn sie was mit Reden zu tun hat, finde ich halt, es geht ja nicht darum, quasi argumentativ irgendwas zu machen oder so, sondern einfach nur bestimmte Worte nicht zu benutzen oder bestimmte Formulierungen nicht zu benutzen oder halt völlig selbstverständlich bestimmte Vorannahmen durch die Sprache nicht mit reinzunehmen. Einfach nur, ne? Also, was weiß ich, Leute, die nicht weiß sind, als einzige Person dann dadurch zu markieren, indem man über eine Person spricht und dann ihre Hautfarbe benennt. So. Also das ist ja irgendwie was total häufig passiert. Das halt irgendwie, ne, so irgendwie, dass dann so die eine schwarze Person oder die eine POC im Raum irgendwie dann irgendwie gesagt wird, hier, die schwarze Person. So, und das dann halt nicht zu tun, sondern halt, was weiß ich, dann zu sagen, die Person mit dem roten Pulli oder so. Also das fällt ja auf. Also sowas, ohne dass man sozusagen sofort. So. Würde ich jetzt aber auch behaupten wollen, dass das eine, weil es ja eine Intervention in Sprache ist, dann durchaus ja auch wieder eine. Also jetzt, ich habe kein großes Interesse daran, dass es jetzt irgendwie diese zwei Boxen gibt und wir sortieren die jetzt irgendwie, sortieren da Praxen ein, aber sowas, so dieses. Vielleicht aktiv nach außen agieren angeht, dann würde ich sagen, das ist halt dann eher noch eine Intervention in Sprache. Aber also so, aber es ist natürlich ganz doll vermischt, weil da muss ja erstmal auch relativ viel in mir selbst passieren, dass ich da vielleicht sogar eine Selbstverständlichkeit mitentwickle oder dass ich irgendwie das in jedem Moment, in dem ich mich äußere, irgendwie auch parat habe. So die Punkte, an denen es mir wichtig ist, in Sprache, in meine eigene Sprache und in Mehrheitskonsenssprache irgendwie zu intervenieren. Weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Punkt. Schön. Ein Punkt. Ja, oder vielleicht, ja, ich meine schon auch noch, ja, also ich meine das schon noch mal so ein bisschen umfassender. Also ich will da auch gar nicht, also ich will das eher unterstützen, was du gesagt hast, gar nicht so unbedingt dagegen reden. Als weiteres Beispiel fällt mir, müssen wir das Kind herhalten für sowas irgendwie, aber das labern wir auch immer zu. Das halt irgendwie, also die Art und Weise, mit welcher Selbstverständlichkeit wir bestimmte Dinge dem Kind erklären, zum Beispiel, oder so. Oder noch nicht mehr erklären, weil dann fangen wir ja schon an, irgendwie aktiv sozusagen auf so ein bestimmtes Weltbild da einzuindoktrinieren. Also das halt irgendwie einfach, wahrscheinlich sind es dann gar nicht so unbedingt die ist es dann gar nicht unbedingt so dieses Erklärding, was wir auch viel machen, sondern eigentlich so eher so dieses, wie reden wir über Leute in Gegenwart, also wie reden wir hier zu Hause über bestimmte Sachen, wie gehen wir damit um, wie werden Sachen benannt, wie werden Sachen nicht benannt, damit meine ich nicht dieses bewusste Intervenieren-Ding und auch wenn es dann schon ein sich antrainiertes, bewusstes Intervenieren ist, was sich dann schon wieder selbstverständlich anhört, sondern dass wirklich so eine Einstellungsfrage ist, irgendwie, wie werden bestimmte Sachen irgendwie benannt oder sowas irgendwie. Ah, wobei ich das, glaube ich, beim Reden mit Kindern, da würde ich echt nochmal, das würde ich nochmal abgrenzen, weil es da ja auch noch, also ich würde, also wenn ich mit, zum Beispiel auf der Arbeit mit Leuten rede, die irgendwie schon 40 Jahre Sozialisation hinter sich haben und da Sachen anders mache, als sie das vielleicht gewöhnt sind, dann ist das, glaube ich, was anderes. Also nein, nicht glaube ich, sondern dann ist das einfach was anderes, weil ich da in istische Muster interveniere. Und genau. Bei Kindern würde ich das einfach nochmal, das würde ich nochmal, oder bei dem Kinder irgendwie ins Leben begleiten oder so. Das würde ich nochmal anders sehen, weil es ja da dann auch nochmal diesen Twist gibt von, wenn ich mit Kindern nicht über Rassismus spreche und nicht über Hautfarben und sowas und was das für gewaltvolle Verknüpfungen gibt daran, dann habe ich aber ein Problem. Also, beziehungsweise dann hat das Kind auch ein Problem, irgendwie, wenn ich denen das nicht beibringe. Und dann, beziehungsweise dann haben auch andere Leute wiederum ein Problem, wenn sie nämlich dann auf jemanden stoßen, der halt dieses typische, nee, ich kenne keine Hautfarben oder sowas hat, ne? Weil es einfach nie thematisiert wurde. Also da ist, ja, nee, nur, ich meinte nicht, dass du das sagst, Marlene, sondern... Das wolltest du mir nicht sagen. Ja, klar, aber das wissen ja Leute zum Beispiel nicht, die uns zuhören. Und ich finde es auch nicht, also ich sage das jetzt nicht, um dir zu sagen, so, hey Marlene, du hast hier irgendwie Quatsch erzählt, sondern um das nochmal zu differenzieren zwischen, okay, die Intervention in ein Gespräch unter Erwachsenen ist einfach eine andere, als ich spreche mit meinem Kind über Rassismus oder ich thematisiere mit meinem Kind bestimmte Sachen oder thematisiere sie nicht oder sowas. Es ging mir ja genau nicht um dieses bewusste Thematisieren im Alltag. Also das ist nochmal was anderes. Nein, wir erzählen dem Kind nicht, es gibt keine Hautfarben und es ist alles egal. Natürlich nicht. Sondern... Oh, das wäre so schlimm. Und dann kommt es plötzlich raus und wir so immer, nein, das gibt es alles nicht. Es gibt keine Geschlechter, es gibt keine Hautfarben. Genau. Alle gleich, genau. Alle Körper sind alles Kontinuum. Genau, alles. Nein, also das tun wir nicht. Nein, es ging mir auch wirklich nicht um dieses bewusste Ansprechen von Themen und das bewusste Erklären oder irgendwie, sondern wirklich eher um so ein Alltags... wie mit welcher Selbstverständlichkeit werden welche Sachen gemacht einfach oder werden mit welcher, also das ist wirklich mit so einem Einstellungsding eher so und dass das halt auch Auswirkungen hat sozusagen, also massive Auswirkungen gerade, also mir ging es um dieses Auswirkungsding, dass halt einfach gar nicht unbedingt so viel Bewusstes passieren muss oder sowas Bewusstes, also intervenierendes Agieren, wo ich jetzt zum Beispiel auch sowas wie, wir reden jetzt mit dem Kind über Rassismus irgendwie, auch als bewusstes Intervenieren irgendwie in irgendeiner Form bezeichnen würde, sondern eher um so ein Alltagsding, was gar nicht unbedingt so ein so, wir machen das jetzt Ding ist, sondern eher so ein, das passiert halt nebenbei, weil es halt Alltag ist und dass da aber, wenn da eine bestimmte Grundeinstellung sozusagen eine bestimmte Art von Sprache oder bestimmte Art von Handlung hervorruft, dass das dann wiederum auch sehr große Auswirkungen hat. Ja. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. So, das, und, als zwei Beispiele zum Beispiel einerseits dieses, also ist ja so PC irgendwie, dass das halt eine Auswirkung ist irgendwie, als auch dann zum Beispiel, wenn man mit einem Kind relativ viel zu tun hat und noch einen relativ großen Einfluss oder auf Kinder einen relativ großen Einfluss hat durch halt viel Verantwortung, die man halt irgendwie übernimmt und Alltag und so, dass da halt auch ein großer Einfluss stattfindet. So, das war eigentlich nur das, was mir dazu eingefallen ist. Das ist ja so anstrengend, hier in der Mitte zu sitzen. Muss man immer so nach links und rechts gucken. Das sitzt hier so selten. Aber man hört mich bestimmt am besten, weil ich so frontal zum Mikro sitze. Also hören war jetzt, glaube ich, jetzt kein Problem. Ja, stimmt. Ich wollte noch was sagen, was mir zu diesem sich Namen merken eingefallen ist. Weil ich das auf jeden Fall noch, also ich finde es wichtig, das nochmal zu verknüpfen mit Sprachpraxen oder einfach so Verhaltenspraxen oder sowas. Denn was mir zum Beispiel einfällt, ist, ich kann auch irgendwie ohne Ende Wissen anhäufen über, was weiß ich, Inter jetzt zum Beispiel. Ich häufe jetzt mir Wissen über die Inter-Bewegung an und über verschiedene Vereinigungen und wer da was wo macht und so und laber damit immer alle voll und nimm halt anderen damit auch Raum weg oder so. Und das, dann habe ich zwar, dann bin ich vielleicht irgendwie eine Art Experte auf dem Gebiet und kann, weiß total viel und habe mich ganz doll in so eine marginalisierte, so einen marginalisierten gesellschaftlichen Bereich eingearbeitet, aber nutzt das halt einfach total doof oder total unschön und hab da dann gar nicht so reflektiert, wie dann vielleicht meine eigene Position dazu sein sollte oder wie mein eigenes Verhalten damit sein sollte oder sowas. Nur um das nochmal so ein bisschen, also ich glaube, alleine am Namen merken kann es halt nicht hängen bleiben. Nee, aber das ist ein guter Punkt, irgendwie so dieses, wofür benutze ich oder wofür verwende ich das Wissen eigentlich, was ich irgendwie versuche zu sammeln, irgendwie aus solidarischen Gründen oder sowas, dass dann nicht so als Top-Checker Ellie irgendwie Ally so durch die Gegend lauf und dann irgendwie so, ich weiß es natürlich wieder am besten. So. Ja, toll. Klar. Ein Podcast-Namen. Ach so. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich schreibe es mir auf. Ups. Was ist vielleicht auch so für, das hatten wir auf jeden Fall ja auch auf der Liste, was ist so für Formen von Ally werden oder Ausdrucksformen irgendwie gibt, die vielleicht auch wiederum kritisch zu gucken sind. Ja. Ich glaube, was mich vorher nochmal interessieren würde, wenn das jetzt reinpasst, ist, wir hatten aufgeschrieben, was, wie kommen wir dazu, alliiert sein zu wollen oder so, oder das wichtig zu finden. Ja, das ist gut. Das ist ja vielleicht eigentlich ein ganz schöner Einstieg, auch Einstieg ist ein bisschen spät, aber auch kein Mittelstieg. Ja, das ist gut. Wobei ich jetzt mal ganz kurz rauslaufen muss. Haben wir gleich wieder eine Klo-Runde. Jetzt schon. Ja, ich sehe es auch schon langsam auf mich zukommen. Dieses Mal. Aber es ist natürlich jetzt schwierig, mit genau diesem Thema jetzt irgendwie anzufangen. Ja, so ein lustiges Erzählen. Es erzählen sich jetzt immer zwei Leute, was dann jeweils gerade irgendwie besprochen wurde. Und dann haben wir 3 Stunden rum und haben uns überhaupt nicht unterhalten. Ach, irgendwas kommt immer bei raus. Erstmal strecken. Strecken Sie erstmal. Die Strecke muss ich gerade kriegen. Der Stuhl knarrt auch ganz schrecklich. Das ist bestimmt alles auf der Aufnahme drauf. Ja, ist es. Also ich war wirklich fasziniert, wie krass gut alles aufgenommen ist. Der Kühlschrank, kann ich sagen, also die Kühlschrankgeräusche, die sind auch sehr authentisch. Also es ist wirklich... Der Kühlschrank klingt wirklich so. Ja, genau, er klingt wirklich genauso. Das ist irgendwie das Uhrticken oder das Stühleknarzen oder... Die Nachbarn grölen eben dann auch das. Da bin ich sehr fasziniert. Ja, du bist hier auf diesem Küchentisch. Oder genau, wenn irgendwie Katzen sich Zutritt verschaffen, irgendwie in die Küche oder sowas. Oder Jokels sich Zutritt verschaffen in die Küche. Was? Ja. Steff hat die kleine Pause genutzt, zu erzählen, wie gut man das alles hört. Irgendwie. Ach so. Und für Geräusche. Ich würde trotzdem anregen, fang doch einfach schon mal an, weil ich muss jetzt halt auch. Das Fiese ist, dass dafür der Tisch bewegt werden muss. Ich versuche das sehr langsam und sanft zu machen. Was passe ich da nicht durch? So. Okay. Also, ihr könnt gerne anfangen. Ich müsste dich erstmal irgendwie vorbeiquetschen. Die Küche ist ja nicht größer geworden. Komisch eigentlich. Aber jetzt stehst du so hinter mir. Du darfst dir auch nicht nebenbei den Englischtest des Kindes angucken. Kannst du nachher machen. Na, ich würde auf Steff warten. Ja, ich auch. Aber jetzt müssen wir irgendwie die Zeit überbrücken. Ja, ich wollte nochmal sagen, es haben schon einige was geschrieben, was wir lesen können für unser Leseprojekt, aber noch nicht so richtig viel. Ja. Und vor allem auch zwar teilweise sehr tolle Ideen, aber Sachen, die wir, glaube ich, einfach nicht machen können, weil da Rechte drauf liegen. Deshalb nochmal die Bitte an alle, falls euch Texte einfallen, die ihr gerne vorgelesen haben wollt. Die müssen Creative Commons sein oder halt schon so lange, die AutorInnen schon so lange tot. Heißt das? Danke. Dass wir das dann auch lesen dürfen. Genau. Ich war gestern auch nochmal auf der Gutenberg-Projektseite, um zu gucken, ob mich irgendwas anspringt, was ich irgendwie gerne lesen möchte. Das Problem bei so alten Texten ist ja, gerne, dass die ja ein bisschen schwierig sind, was so bestimmte Grundeinstellungen angeht. Also. Können wir einfach mal verlinken. Das Gutenberg-Projekt, ja. Aber man kann das dann ja auch wiederum mit einem bestimmten Abstand lesen, wenn es nicht irgendwas ist, wo man so denkt, nee, sorry, das kann ich jetzt einfach nicht vorlesen irgendwie. Also ich bin ja nach wie vor immer noch für die Wahlverwandtschaften, in der Hoffnung, dass sie irgendwie, keine Ahnung, nur sexistisch sind. Na super. Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, die Texte einfach ein bisschen vorlesen. Ja. Vorlesen vor dem Lesen. Vor dem Vorlesen vor dem Vorlesen. Ja. Wunderbar. Okay, wir haben auf dich gewartet. Oh. Bitte schön. Jetzt darfst du anfangen. Okay, also. Scheiße, jetzt muss ich aufs Klo. Naja, ja, ich kann noch ein bisschen aushalten. Also ich hab mal wieder eine steile These. Schon wieder? Schon wieder. Steffs steile Thesen. Oh, Steffs steile Thesen. Naja, ist noch ausbaufähig, der Titel. Nein, ich persönlich habe bemerkt, dass bei mir alliiert werden ganz viel an persönlichen Kontakten hängt. Dass es bei mir irgendwie zwar auch irgendwie einen theoretisch-politischen Vorlauf vielleicht gibt von irgendwie mit Wissen in Kontakt kommen, mit Kritik, mit Gesellschaftskritik irgendwie in Kontakt kommen, zu Positionen, die in nicht meinen Positionierungen entsprechen. Oder die eher sozusagen gegen meine dominante Position irgendwie gerichtet sind. Aber dass so diese Fragen nach ganz konkreten Umgangsweisen und Umgangsformen sich eigentlich erst ab dem Moment irgendwie ganz konkret gestellt haben, irgendwie ab dem ich sozusagen in dem Menschkontakt herrscht. Und dem irgendwie, in dem es darum geht, auch irgendwie ein um so Fragestellungen, wie kann ich mich FreundInnen und Bekannten gegenüber solidarisch zeigen? Oder, also so ist es, das ist ein ganz, ich habe einfach gemerkt, das macht einfach ganz viel. Mhm. Irgendwie so diese Momente von, es geht nicht um irgendeine diffuse Menge an Menschen, zu denen ich irgendwie vielleicht nur oberflächlich irgendeinen Kontakt habe, sondern es geht irgendwie auch darum von schon nochmal um konkretere Fragen, um konkretere Situationen von, okay, wie kann ich da irgendwie mit gutem Gefühl irgendwie Situationen mittragen oder mit Verantwortung übernehmen. Tada. Und noch und oder noch dann wiederum weitergedacht, dass eben alliiert werden für mich ein sehr langer Prozess ist, also auch wirklich mit sehr, ups, ich hab rumgespuckt. Oh je. Dass viele Auseinandersetzungen oder Gedanken und Ideen und Praxen von mir, über die ich jetzt mir ganz konkret Gedanken mache oder die ich irgendwie ganz konkret angehe, viele Jahre irgendwie vorangehen, irgendwie, in denen ich mich erstmal deutlich abstrakter oder aus deutlich, was weiß ich, vielleicht aus sichererer Position aus irgendwie genährt habe oder die irgendwie so langsam irgendwie sich mit mir verwoben haben. So, und das finde ich auch wichtig festzuhalten. Das ist irgendwie für mich so, ich habe keine Ahnung, ob und wie gut das funktioniert, aber für mich hängt da ganz viel dran, dass es eben ein ganz schön langer Prozess sein kann und es vielleicht nicht so einfach funktioniert von jetzt auf gleich irgendwie so, ah, alles klar, ich bin jetzt irgendwie voll alliiert oder ich möchte gerne Alliierter sein und jetzt mache ich irgendwie einen Wochen Crashkurs und dann läuft das. Läuft. Oder auch nicht. So, das halte ich eher auch für gefährlich oder für sehr risikoreich, irgendwie was Konflikte angeht. Oder einfach nicht für sonderlich verantwortungsvoll, weil ich glaube, das sind Prozesse, die eben so Selbstverständlichkeiten und sowas eben angehen und die es auch wertvoll sind, auch zuliebe der anderen Menschen drumherum, einfach mal so ein bisschen eben zu sacken und vielleicht dann so dieser Teil der leiseren Praxen irgendwie zu sein von irgendwie so, okay, mal gucken, vielleicht Leute finden, mit denen man sich irgendwie in einem etwas gesicherteren Rahmen darüber mal austauschen kann oder so. So, das ist noch der zweite Teil, der mir dazu eingefallen ist, wie so mein Alliiertwerden irgendwie sich auf, bei verschiedenen Sachen irgendwie angehäuft hat. Bei mir ist es zum Beispiel auch total doll mit Uni, Wissenschaft und so verbunden, mit Texten, die ich im Rahmen meines Studiums gelesen habe oder Theorien und auch, aber auch politischen Bewegungen und den daraus entstandenen Theoriebildungen oder Texten und Kulturen. Also so Textkulturen, Politikkulturen, meine ich jetzt. Ja. Ja. Junge nickt. was mir, was für mich, glaube ich, sehr wichtig ist oder war oder immer ist Empathie nachzugehen. Also als häufig als Ausgangspunkt für, okay, offensichtlich hängt hier was schief, was ich selbst bisher noch nicht so wahrgenommen habe und da könnte es sinnvoll sein, sich mal mehr mit zu beschäftigen. Und was du meintest mit, dass das ein langer Prozess ist, das alliiert werden, das geht mir genauso. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin damit schon ewig zugange und erlebe mich auch selbst immer wieder nicht so klar abgrenzbar, aber irgendwie in so neuen Stadien des Alliiertseins oder Alliiertwerdens und merke dann auch immer wieder, was bestimmte Sachen eigentlich auch an Zumutungen gewesen sind, die ich früher gemacht habe oder die ich gesagt habe oder so. Was ja auch das einfach total unterschreibt, was du meinst mit lieber nicht irgendwie den kleinen Crashkurs machen und dann läuft das, sondern ruhig mit Ruhe angehen oder so, ne? Und lernen. Und es macht Sinn, dass vielleicht bestimmte, also mir geht es ähnlich, dass ich, also früher dachte ich zum Beispiel, da habe ich mehr so viel gelesen, oder ich lese immer noch viel, aber hatte jetzt noch nicht so viele Kontakte zu anderen Leuten. Da war ich immer so ganz allein und habe so viel gelesen. So war das. Und das theoretische Wissen, was ich mir angeeignet habe, ist auf jeden Fall ein total wichtiges Wissen. Und ich kann auch sehr viel lernen über theoretische Texte und bin auch empathisch theoretischen Texten oder nicht theoretischen Texten, einfach Texten gegenüber. Das können jetzt irgendwelche Theorien sein oder irgendwie autobiografische Erzählungen oder irgendwelche Tumblr-Texte oder was auch immer. Aber so die Tücken des Alltags kamen dann tatsächlich eher erst, als ich dann in Situationen war, wo Leute, die mir lieb waren, plötzlich Sachen erlebt haben, bei denen ich gemerkt habe, oh, okay, das sind die Strukturen, die ich theoretisch schon kenne und hier bin ich jetzt plötzlich mittendrin. Eine Sache, die mir vielleicht vorher noch nicht so aufgefallen war oder die mir vielleicht auch vorher nicht passiert ist oder ja, die ich vorher noch nicht so wahrnehmen konnte. Und da wird es dann, da wird es dann ja schwierig, weil ich da dann auch regelmäßig an den Punkt komme, boah, schon wieder nicht geschafft oder nur Hälfte geschafft oder weiß ich jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll oder daran muss ich mich weiterentwickeln oder irgendwie sowas. Also, ja, Punkt. Du musst nichts sagen. Beide gucken mich erwartungsvoll an. Ja, ich bin, glaube ich, ich bin ein bisschen müde heute, aber ich merke, dass es mir total schwerfällt, zu fokussieren. Also mir fällt total viel ein so dazu, aber es ist... du kannst ja Wörter einwerfen und Steff und ich dozieren. Genau, dozieren dann darüber. Hervorragend. Ich hole noch schnell meine Brille. Ja, ich hänge noch irgendwie gerade an diesem... es klingt ja ein bisschen so wie... Also es hat... würde ich auch zustimmen, dass es so... Es fällt leichter in dem Moment, in dem man irgendeinen Kontakt hat. Persönlich. So. Aber es ist ja eigentlich ein Sinn der Sache. Ja. So, also das ist halt irgendwie... Also ach so, genau. Das wollte ich... Das darf ich noch... Nee, ich mach mal erstmal bitte schon. Also... Ja, jetzt bin ich draußen. Das könnte auch sein. Ich sag mal. Nee, ich wollte, ich habe das eben nicht geschafft, den Satz da hinzubringen. Weil ich nämlich genau mit dem Kontakt das nochmal sagen wollte, wenn ich jetzt irgendwie. Da macht es Sinn, dass vielleicht bestimmte Kontakte auch erst später im Leben entstehen, weil ich vielleicht einfach vorher tatsächlich eine Zumutung bin für die Leute. Und dann macht es Sinn, da erst auf anderen Wegen zu lernen und erst später dann auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Wenn vielleicht die Zumutungen etwas weniger geworden sind oder so. Ich möchte nicht sagen, dass sie aufhören, also auf keinen Fall. Und ich bin auch immer wieder dankbar für diejenigen, für die ich dann immer mal wieder eine Zumutung bin, dass die trotzdem nicht weggehen oder so. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass das auch lange dauert, dass da irgendwie auch Kontakte entstehen. Außer man hat jetzt halt Kontakte zu Leuten, die es ja auch immer gibt, den Sachen halt irgendwie, die anders mit sowas umgehen für die. Bestimmte Sachen weniger jetzt so offensichtliche Zumutungen sind. Ich möchte nicht sagen, dass sie keine Zumutungen sind, aber es ist vielleicht einfach Leute damit anders umgehen. Ja. Also es ist auf jeden Fall abstrakt. Es ist schon, also so, es lässt sich jetzt nicht klar sagen, irgendwie so, okay, das gibt irgendwie. Also ich werde es nie einschätzen können, sozusagen, ab wann ich für wen irgendwie eine Zumutung sozusagen noch darstelle oder an welchen Stellen ich irgendwie eine Zumutung darstelle. Aber. Ja, irgendwie so, ich finde so dieses Motto, to suck less, irgendwie einfach so, so als Anspruch irgendwie echt so weniger irgendwie, einfach zu gucken, irgendwie weniger Kackscheiße zu produzieren oder einfach irgendwie mehr sensibilisiert zu sein irgendwie für die Welt um mich herum, macht schon mal viel aus. Und ich finde ja nicht, dass es, was du meintest, dass es leichter wird durch persönliche Kontakte oder so. Ich weiß leider die Formulierung nicht mehr, aber es wäre wichtig gewesen. Ich glaube, ich habe sowas gesagt, wie dass es den Anstoß gibt oder so. Zumindest habe ich das gemeint. Also das ist halt sozusagen... Dass man, also ja, vielleicht habe ich auch leichter, also dass es halt irgendwie, ja, dass halt so ein persönlicher Kontakt halt irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, ich müsste mir zurückspulen, keine Ahnung. Ja, stimmt, also schon persönlicher Kontakt, das ist sozusagen dieses, eigentlich geht es ja darum, dass was schwerer wird, weil es irgendwie schwerer zu umgehen oder zu übergehen ist, so. Mhm. Mir war das nur nochmal... Es war mehr so eine Ergänzung, jetzt keine Gegenrede, sondern eine Ergänzung von, dass es eben über, wie Joko dann meinte, in so auf einmal Alltagssituationen und sehr konkreten Situationen sehr schneller oder auch sehr konkreter mal über Sachen zu stolpern. Mhm. So, und da geht es ja eigentlich darum, dass mein Verhalten schwerer einfach so durchgeht, was ja sonst irgendwie so aus einer dominanten Position ja sehr bezeichnend ist, dass so das eigene Verhalten irgendwie so eher so durchgeht und dann zu merken und am besten ist dann, im besten Fall ist einfach dann auch selbst zu merken, dass da gerade, also vielleicht auch selbst zu merken, dass da jetzt was vielleicht zu einfach durchgegangen ist im Nachhinein. Das schon ganz schön viel Vorlauf braucht, um irgendwie sowas zu merken. Und das kann es ja auch eigentlich nicht sein. Also eigentlich ist ja alliiert werden nicht, der Sinn von alliiert werden ist ja jetzt auch nicht, so jetzt habe ich Kontakt zu Leuten, die in bestimmten Positionen marginalisierter sind als ich und jetzt kann ich mich einigermaßen benehmen, sondern der Sinn ist ja auch, das halt auch hinzukriegen, wenn Leute nicht dabei sind. Ne? Ja. Und wenn ich irgendwie unter Privilegierten in dem Sinn, also in der Position mich bewege und da irgendwie über Sachen stolper. Aber ja, das ist ja das Spannende, finde ich. Das war das, was ich ja, was mir gerade so, also was mir da so aufgefallen ist. Es ist halt auf der einen Seite ist, der sehr persönliche Kontakt hat offensichtlich, oder dass das halt was ausmacht irgendwie. Und ihr habt ja beide beschrieben, dass es irgendwie auch letztendlich maßgeblich sozusagen auch an, also Sachen besser zu verstehen oder halt Empathie, also wo auch, weil auch meintest, okay, das geht über theoretische Texte auch, aber es ist halt auch einfach nochmal was anderes, wenn du eine Person vor dir hast, so, die, an der dir irgendwas liegt, so. Und auf der anderen Seite, jetzt ist es ja aber genau die Kunst, sozusagen, es eben nicht über so eine persönliche Ebene zu machen, weil das ja genau das ist, was ich ja zum Beispiel auch nicht will, sozusagen, dass das eben was mit mir persönlich zu tun hat, sondern dass es ja um Positionen geht, so. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Irgendwie interessant finde ich halt, dass es, der Gedanke, der mir gerade kommt, ist halt so, dass es halt wichtig ist, das nicht miteinander zu verwechseln. Also, dass es halt sozusagen, dass, also ich könnte, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so, ist so ein bisschen so ein unterschwelliges, unausgesprochenes Gesetz ist, dieses ganze Alliiert-Thema auf gar keinen Fall was mit einem persönlichen Kontakt zu tun haben darf. So. Also dass es auf gar keinen Fall irgendwie mit, sondern so eine eben, ne, das muss so eine Grundeinstellung sein, irgendwie, die halt irgendwie einfach völlig selbstverständlich ist und die halt auf gar keinen Fall mit persönlichen Begegnungen und Erfahrungen zu tun haben darf. So, als so, ja. Ne, so als ja. Forderung, so habe ich so das Gefühl, das wird so an mich herangetragen von so einer bestimmten Szene, TM. Oder halt von so einem, aber eigentlich, was ihr so erzählt, spricht ja genau dagegen. Und wenn ich so meine eigenen, also wo bin, also ich habe auch ganz am Anfang schon überlegt für mich, so, wo kann ich denn so aus der Hüfte sagen, dass ich das Gefühl habe, da bin ich irgendwie, also da fühle ich mich alliiert und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch einfach, wo ich so merke, so ein inneres Bedürfnis habe nach Schulterschluss oder so. Also so, was da kann es natürlich nicht stehen bleiben, aber so als so eine Idee von so, wo habe ich so ein persönliche, also was sind das für Situationen? Und das sind halt oft Situationen oder das sind halt oft Positionen, in denen ich, wo ich halt einen ganz persönlichen Kontakt habe, irgendwie, oder eine ganz, oder gar nicht unbedingt einen Alltagskontakt, sondern eher Erfahrungen von anderen mitbekomme. Also gar so, also dass ich, also, und das sind halt Trans-Leute, Cross-Trans-Leute, und ich habe dann noch überlegt, was da noch anpassen würde, wäre dicke Leute und Leute, die außerhalb von regulären Familienstrukturen aufgewachsen sind. Also Pflegekinder zum Beispiel. Oder Leute, die in Pflegesituationen aufgewachsen sind. So. Also wo bin ich von allen drei Sachen bin ich nicht betroffen. Ich bin weder trans, noch bin ich dick, noch bin ich ein Pflegekind. Aber ich merke, das sind Situationen, die halt, also das sind Positionen, wo ich aus persönlichem Kontakt und dadurch Erfahrungen erzählt bekommen, was ja auch ein vertrauensliches Verhältnis voraussetzt, also weil das ja oft schmerzhafte Erfahrungen sind und die werden ja nicht mit allen geteilt. Und über diese schmerzhaften Erfahrungen, die ich nicht mitbekomme, irgendwie, wenn als im Alltag, die ich nicht erfahre, und das ist ja genau das Ding mit, mit dem privilegiert sein, ich erfahre es einfach nicht, und es ist dieser klassische Effekt von, was? Sowas wird dir erzählt? Das ist deine Erfahrung? Also irgendwie so, das ist das, was du irgendwie auf der Straße zu hören kriegst, irgendwie, das ist das, was an dich herangetragen wird, so, das ist ja total krass, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie krass ist das irgendwie, also das ist ja genau dieser Effekt sozusagen, den, ne, so dieses, und da, das kriege ich, also, ne, und dann habe ich halt offensichtlich von jetzt genau diesen Personengruppen, also das sind wahrscheinlich nicht alle, aber so fällt mir das, das ist mir am Anfang so eingefallen, die das halt gehört, da kriege ich halt aufgrund von vertraulicherem Verhältnis sozusagen mehr mit an solchen Erfahrungen, die ich auf ganz klar strukturelle Gegebenheiten sozusagen zurückverfolgen kann oder wo ich ja sagen kann, so okay, das ist strukturell, dass dir das passiert und das ist vor allem strukturell, dass ich das nicht mitkriege, wenn ich dich nicht kennen würde und du nicht so ein vertrauliches Verhältnis zu mir hättest, mir sowas zu erzählen. Oder es aus politischen Gründen machst, was ich auch total gut finde. Ja. Das ist aus politischen Gründen einfach immer sowas irgendwie immer wieder, ne, so, Hashtag aufschreien, ne, also so dieses irgendwie immer wieder einfach irgendwie nerven und es immer wieder erwähnen und so, so aus politischen Gründen, aber das passiert ja häufig, also weil es ja auch schmerzhafte Erfahrungen sind, die ja, man auch einfach dann vielleicht nicht unbedingt immer wiederholen will oder man weiß ja auch nicht, wie Leute reagieren und, ne, das ist ja genau das Denken mit Diskriminierung, dass halt irgendwie diese Erfahrungen irgendwie ja dann nicht unbedingt so weit getreten werden. Das ist ja inhärent dem Ganzen. Das heißt, dieser persönliche Kontakt ist vielleicht auch einfach ein wichtiger oder könnte man als wichtigen Bestandteil von so einem alliiert werden Ding durchaus sehen und es ist nicht schlimm, finde ich. Weil es darf halt nicht da stehen bleiben, es darf halt nicht auf so eine, also ich glaube, der Link zum Systemischen muss halt da sein. Mhm. So. Und, aber der persönliche Kontakt und das, der ist, glaube ich, wichtig einfach. Aber ich würde halt trotzdem nochmal sagen, es kann auch ohne gehen. Ja, also, ja, kann ohne gehen, aber wie du, also, aber offen, also wir haben irgendwie, also ihr habt ja beide gesagt, dass es aber irgendwie auch. Also ich sage nicht, es gibt jetzt diesen, ich wollte jetzt überhaupt nicht hier so eine Abhandlung machen, sagen, so alliiert werden funktioniert übrigens so, aber das ist mir so aufgefallen an dem, was ihr so gesagt habt oder auch was ich jetzt so abgleichen kann, so mit meinen eigenen Erfahrungen. Also ich glaube schon, dass es an sowas wie Empathie dann auch liegt, weil es einfach schon wichtig, also es ist einfacher, so Verletzlichkeiten mitzukriegen, wenn es mir erzählt wird oder wenn ich es miterlebe oder wenn ich vielleicht auch einfach selbst, wenn ich merke, ich war selbst involviert oder so, als wenn ich es aus dem Text lese. Also klar, es gibt Texte, die sind ganz toll und da kann ich wahrscheinlich, wenn ich ein Gefühl für Texte entwickeln kann, dann werde ich aus denen auch was Ähnliches rauslesen können. Trotzdem ist es immer noch was anderes, ob ich eine Person vor mir habe, die irgendwie was sagt oder ob ich einen Text lese. Also für mich mag für andere anders sein. Ja. Trotzdem, was da ja auch immer so hintenrum dann mit reinkommt, ist so dieses, und das darf es halt nicht sein, dass so irgendwelche marginalisierten Leute dann zu so Token-Freundschaften werden, ne? Was weiß ich, ne? Was mir ein Freund mal erzählt hat, dass er einmal das Gefühl hat, Leute freunden sich eigentlich, Hörende freunden sich nur mit ihm an, weil er gehörlos ist. Ja. Und sie halt irgendwie dann die Sprache lernen wollen. Und wenn sie es einigermaßen können, dann geht die Freundschaft halt wieder auseinander. Und das ist ja genau das, was nicht passieren darf. Und das ist auch, also das kenne ich ja auch von mir. Ich möchte einfach auch nicht selbst einfach so jemand sein, der interessant ist, weil trans oder sowas, ne? Oder mit dem muss man sich befreunden, weil queer oder irgendwie sowas. Oh mein Gott. Nee, das ist ja total schlimm. Ja, also, ist es, das, ja. Es ist, ich fand das jetzt auch, also ich habe das nur gestern schon wieder gehabt. Das mit dem Queer und dem Avantgarde. Ja. Aber wir wollten ja nicht über das Queer sein. Aber ja, das, das ist. Ja. Aber was du meinst, Marlene, dass es eben so ein, dass es so einen Anschein hat, dass es so einen, was weiß ich, so einen neutralen, total breiten Zugang zu so einem Alliiertwerden irgendwie gibt und das irgendwie nicht einfach auch total individuell subjektive Zugänge irgendwie hat, wie so alles Mögliche im Leben ist doch irgendwie, also ist. so eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie, oder dann beißt es sich total, aber ich finde auch, dass es irgendwie so mitschwebt, dass es gleich so dieses irgendwie in die Breite von Einzelpersonen lösen und sowas angeht, was ich halt an dem Moment erstmal schwierig finde, weil es eben auch wieder Sachen unsichtbar macht, dass ich sozusagen schon nochmal diesen Schritt irgendwie sichtbar mache, was du, Marlene, auch so toll beschrieben hattest, irgendwie von so dieses Was irgendwie so, und das sind ja wichtige Momente, weil es halt so dieses ey, ich bin echt irgendwie so schön, irgendwie war alles ganz suche, alles ganz gechillt irgendwie, und dann so, also was so manche Lebenserfahrungen dann von mir angeht, und dann auf einmal bin ich einer Person begegnet, die ich, was weiß ich, die ich irgendwie sympathisch finde, mit der ich irgendwie viel Zeit verbracht habe, wie auch immer, und es dann darüber irgendwie zu so einem Austausch von Lebensrealitäten kam und ich dann merkte, wow, irgendwie, ich habe da absolut was überhaupt nicht mitgeschnitten und ich bekomme das überhaupt nicht mit, und das sind total irgendwie krasse Geschichten und irgendwie Strukturen, die ich vorher echt nicht auf dem Schirm hatte und so. Und das ist ja total wertvolles Wissen. Und also so gerade was so dieses, was wir letztes Mal hatten von irgendwie so how to be an ally, irgendwie so diese Punkte von zack, zack, zack, zack, zack, irgendwie nenne nie eine Person so und so, achte auf die und die Selbstverortung und sowas, aber mal zu sagen, so hier irgendwie so akzeptiere, dass du irgendwie mit deiner Dominanz einfach mal durch die Gegend stolperst oder irgendwie, oder wie man damit zum Beispiel auch sensibel umgehen kann in den Momenten, dann zum, also so wie ich mich zum Beispiel irgendwie sensibel verhalten kann, wenn eben so verletzliche Lebensrealitäten geteilt werden und sowas. Das sind ja auch sehr, können ja auch sehr wertvolle Sachen sein. Und das fände ich dann auch schade, wenn das so wegfällt in, zugunsten von, das muss alles gleich irgendwie so ein bisschen entkoppelter sein von den sogenannten Einzelschicksalen, was irgendwie eben ja relativ quatschig ist, weil eben so dieser Schritt zu, da geht es um strukturelle Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen, ja nicht so wirklich weit weg ist. So, das ist irgendwie häufig ja eben klar ist, dass es jetzt nicht sonderlich individuelle Gründe hat, warum irgendwie eine Person irgendwie krasse diskriminierende Erlebnisse macht. Ja, das fand ich sehr gut. Und ich frage mich, ob sich das irgendwie trennen lässt durch so alliiert werden und Solidarität, was manchmal so ein, ich beziehe mich in meinen Praxen irgendwie nochmal auf persönlichere Umfelde oder auf konkrete Situationen, in denen ich selbst drin bin, und irgendwie so Solidarität, die sich dann so ein bisschen breiter aussprechen lässt oder sowas. Okay. Also die Frage ist in mir noch so ein bisschen aufgekeimt, ob sich da vielleicht manche Spannungen entspannen lassen oder so, die dann irgendwie aufkommen, was so Ansprüche angeht oder Wirkungsweiten. Aber ich bin mir da nicht, das ist nicht so, dass ich mir da jetzt sonderlich sicher bin, weil ich glaube, es lässt sich eigentlich beides gut anwenden, und es ist vielleicht auch echt eine Geschmacksfrage, wie eine Person das dann für sich verwendet, weil ich könnte auch alliiert sein als Wort weglassen und einfach sagen, ich versuche mich irgendwie solidarisch mit irgendwie zu verhalten oder so. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde, also so eine, was ist alliiert sein, was ist solidarisch sein, kriege ich jetzt erstmal nicht so auf die Reihe, was da Unterschiede sein können oder so. Also was ich schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich finde schon merkbar, dass es für mich so verschiedene Sphären vielleicht irgendwie gibt. Das eine wäre so ein, was weiß ich, so im Freundinnenkreis tatsächlich auch so eine Art Netzwerk zu entwickeln, das sich gegenseitig stützen kann oder sowas. Oder wo klar ist so, wenn diese Freundin von mir das und das erzählt, dann bin ich da, um zu unterstützen oder so. Bestenfalls. Oder dann geht es vielleicht darum, irgendwie in dem Moment, keine Ahnung, zuzuhören, Stärke zu vermitteln oder mitzutrauern oder keine Ahnung, was dann alles irgendwie alliiert sein bedeuten kann oder so, oder zu schimpfen oder je nachdem, was gerade auch angebracht oder gewünscht ist oder so. Und dann gibt es noch, und das hängt ganz doll an den Leuten, mit denen ich halt meinen Alltag auch verbringe, irgendwie, oder mehr oder weniger Alltag. Und dann gibt es noch so diese Ebene von, ich bewege mich im öffentlichen oder semi-öffentlichen Raum und interveniere oder interveniere nicht oder interveniere leise, wie du das meintest irgendwie, Steff. Leise intervenieren ist wahrscheinlich gar nicht so. Na doch, vielleicht irgendwie leise intervenieren, weiß ich jetzt nicht. Macht das vielleicht alles so ein bisschen offizieller oder so, keine Ahnung. Also, war das ungefähr verständlich? Und also, was hattest du jetzt damit beschrieben? Also ging es darum, jetzt gerade was abzugrenzen oder war es mehr ja, so ein bisschen Spektrum von solidarischen Praxen oder eben alliierten Praxen? Na, es war so ein bisschen so ein Weiterdenken, weil ich merke so, du hattest ja angefangen, was so alliiert werden versus solidarisch sich verhalten sein könnte. Und ich merke, da müssten wir nochmal so ein bisschen reingucken, was das sein kann, weil mir dazu erstmal nichts einfällt. Aber mir fällt schon was dazu ein, dass ich so verschiedene Aggregatzustände kenne von alliiert sein oder alliiert werden oder solidarisch sein. Und das hängt sehr viel an, wen betrifft es, wie ist die Situation, wie ist das Setting, was ist der Kontext, was wird gerade benötigt. Und da habe ich schon häufig so ein Gefühl von, es gibt eher so dieses eher so auf einzelne Personen oder nach innen gerichtete oder, ja, ich möchte jetzt nicht leiser sagen, sondern mehr so das Unterstützen einer bestimmten Person irgendwie in einem Moment oder sowas. Und dann gibt es aber auch so den eher offiziellen Part, wo es vielleicht um größere Gruppen geht oder um einen öffentlicheren Ort oder irgendwie sowas. Wo jetzt zum Beispiel vielleicht einfach nicht eine Person gerade irgendwie was mir anvertraut hat oder irgendwas Persönliches erzählt hat. Also quasi so eine, das eine wäre dann so mehr so Verantwortung für konkrete Situationen irgendwie. Ja, es ist beides. Übernehmen und das andere. Ja, aber so, also 1:1 Situationen irgendwie. Situationen, in denen du als Einzelperson mit anderen Einzelpersonen irgendwie in einem Raum bist. Das kann auch virtuell sein. Mhm. Oder ich unterschreibe eine Petition, die irgendwie die Interessen von gerade Gruppe AB irgendwie vertritt. Ja. Oder halt auch tatsächlich noch viel näher aneinander eine Person. Vielleicht ist das irgendwie auch ein ganz gutes Beispiel. Was weiß ich, wenn jetzt irgendwie... Ich finde, es gibt einen Unterschied, ob eine Person zum Beispiel auf Twitter sagt, ich habe gerade die und die Scheiße erlebt und ich schicke da irgendwas hin oder sehe, wie andere da was hinschicken oder so. Oder auf Twitter wurde gerade irgendwie Scheiße erzählt und viele Leute äußern ihren Unmut darüber. Oder bashen dann irgendeinen Zeitungsartikel oder irgendeine Sendung oder irgendwie sowas. Wo natürlich auch immer auch persönliche Verletzlichkeiten drin hängen für Leute, die es dann gerade betrifft. Aber wo halt das Ganze vielleicht noch ein bisschen unpersönlicher ist oder so. Ja. Und so kann sich das auch immer weiter nach außen verlagern, ein bisschen zu sowas wie, genau, ich unterschreibe jetzt irgendeine Petition für eine Gesetzesänderung oder so, die jetzt gerade natürlich auch Leute ganz ganz persönlich betrifft in dem Moment, aber wo ich halt gerade niemanden zu greifen habe sozusagen. Oder vielleicht irgendwie, aber ob sich die Person gerade damit beschäftigt oder nicht, ist irgendwie völlig egal. Oder so. Draußen fliegt ein Flugzeug vorbei. Lautstark. Und auch sowas wie Bündnis politische Bündnisse oder sowas spielt da ja dann auch noch mit rein. So. Zusammenschluss angeht. Ja, ja also es vielleicht ist echt auch so Strategien oder sowas, ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich eine Petition unterschreibe, dann ist es schon auch strategisch, so Masse erzeugen. Wenn ich einer Freundin zuhöre, dann ist das nicht strategisch. Also, oder auf einer schon vielleicht auch strategisch, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Nämlich strategisch im Sinne von Raum geben, gegen die Hierarchien sich verhalten, strategisch gegen die Hierarchien gehen oder sowas. Ja. Also, aber ich habe keinen Ablaufplan im Kopf oder so, wie ich es vielleicht hätte, wenn ich, keine Ahnung, zu einer Demo gehe oder ein Pamphlet verfasse, keine Ahnung. Aber schwierig. Also ich merke, ich verhaue mich da gerade selbst irgendwie oder verlaufe mich da selbst gerade in irgendwelchen Diskussionen, die ich vielleicht auch gar nicht so gut trennen kann. Wollen wir nochmal auf die Ambivalenzen eingehen von Interventionsmomenten? Ja. Ich glaube, da waren wir jetzt, da haben wir auch schon, sind wir so dran vorbeigeschuppert eigentlich die ganze Zeit auch schon. Also es klang ja immer auch so ein bisschen schon an, was ist eigentlich so cooles Intervenieren, was ist nicht so cooles Intervenieren oder... Ist es wichtig, cool zu intervenieren? Okay, Entschuldigung für die Wortwahl. Nee, aber genau das hatten wir ja letztes Mal ja auch schon. Also sowas, dieses Richtige, Falsche, irgendwie so, was richtig machen, was falsch machen, was sind das überhaupt für Ansprüche? Ja. Also und... Auch, es gab auch schon sehr klare fällt mir das Wort nicht ein. Naja, es wurde sich schon sehr stark gemacht dafür von uns, dass es das halt, dass es Quatsch ist. Also dass man halt einfach nichts richtig machen kann. Dass es halt einfach irgendwie kein Maßstab ist für die eigene Praxis, da irgendwie so dieses. Ich muss alles richtig machen oder ich kann irgendwie alles in jedem Moment immer mitdenken und bin so übernatürlich super mit Superheldinnenkräfte ausgestattete super mega giga terra top checker Ellie. Wow. Was sollten wir also als Produzierende eines heiter scheitern Podcasts, können wir eigentlich auch nichts anderes sagen. Genau, ja. Sie können nur scheitern. Also für mich, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, bestimmt, weil es ja so eine, weil ich das so vehement vertrete, diese Idee von, dass genau deswegen, weil ich halt weiß, dass ich da nicht perfekt sein kann in meinem Handeln und es nicht also nicht quasi nicht richtig machen kann, dass ich deswegen ja lieber aktiv scheitere als passiv. So. Also ich. Stimmt, da waren wir letztes Mal, ja. Dass es halt für mich irgendwie ganz wichtig ist. Oder ich versuche mir das, vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich wie dein Namensgedächtnis antrainiert Ding irgendwie, so dieses. Lieber aus der sicheren Position rausbewegen und hinterher einen auf den Deckel kriegen, als nichts zu machen und damit das zu tun, was alle, also das, was halt so gesellschaftliche Praxis ist, sich einfach nicht einzumischen oder nicht irgendwie was zu machen, sondern einfach das zu machen, was immer, ich finde es bequem, also es ist ja bequemer, finde ich, irgendwie nichts zu tun. Und für mich fühlt es sich aber schlechter an und deswegen was natürlich total ambivalent ist, weil, wie gesagt, das kann halt dann auch bedeuten, im Zweifelsfall, dass irgendwelche Handlungen dann halt, obwohl man es doch so gut gemeint hat, trotzdem irgendwie kritisiert werden und gesagt wird, das war scheiße. So, und vielleicht noch eher das gesagt wird, als wenn ich nichts gemacht hätte. Mhm. So. Und es ja eventuell auch tatsächlich schlechter ist, als nichts gemacht zu haben. Naja, oder halt in dem Moment da schlechter ist halt immer die Frage, ist es halt wirklich dann schlechter oder wird es halt, ist ja auch egal in dem Moment, ob es dann, es gibt da ja kein objektives Schlechter, sondern dann, wenn es in dem Moment dann für eine Person, die von der Diskriminierung betroffen ist, beschissener wird, weil sie es halt beschissener empfindet, dann war es wohl beschissener. So. Ja. Ich würde es trotzdem machen. Also so, weil andersrum finde ich halt noch blöder. So. Ja, da würde ich halt, also da würde ich tatsächlich eher noch gucken, also ich würde in dem Fall immer eher noch gucken, kann ich so Auswirkungen einschätzen. Ja, ja, klar, das ist natürlich, ich lerne ja aus meinen Handlungen. Aber ich lerne ja nicht aus. Ne? Weil es wird ja nicht perfekt. Das heißt also, klar, ich lerne aus meinen Handlungen und weiß dann, auch gerade wenn ich dann reflektiere im Nachhinein, wie es war eine bestimmte Situation, kann ich ja dann für das nächste Mal dann sozusagen mein Lernen dann einbringen, aber das Risiko bleibt halt. Ne? Das Risiko, irgendwas schlimmer zu machen, bleibt halt trotzdem da, weil es ja nicht perfekt sein kann. Und deswegen würde ich halt im Zweifelsfall, oder ist das halt schon ein Versuch von mir, das trotzdem lieber was zu machen, als nichts zu machen. So. Ich glaube, ich würde das ungern so pauschal nehmen, weil es einfach gerade bei Diskriminierung oder bei so Dominanz und Hierarchien kann es ja halt auch einfach richtig gefährlich werden. Und es kann auch in dem Moment gefährlich werden, indem ich Aufmerksamkeit lenke und interveniere und die Aufmerksamkeit erstmal darauf lenke, dass hier gerade was echt beschissen gelaufen ist. Und wenn nur genug dominant verortete Personen genügend aggro sind, dann kann es einfach richtig, richtig scheiße werden. Ja. Und das ist halt, also, und da würde ich dann halt nicht sagen so, ja, habe ich jetzt draus gelernt. Ne? Also, aber das muss man ja erstmal lernen. Also das, was du gerade gesagt hast, das muss man ja auch erstmal wissen. Das hast du ja auch gelernt. Ja. Aber das kann man ja dann einbauen wiederum, in Handlung, dieses Wissen. Ne? Also, und dann... Ja. Reflektiert man halt eine Situation im Nachhinein und merkt halt, okay, an der und der Stelle war was so und so irgendwie und wie war das eigentlich und so, und dann lernt man halt wieder was. So. Ist ein Werden. Also das, was du gesagt hast, ne, das ist ja auch, das hast du ja nicht, das hast du dir ja auch erarbeitet. Oder das habe ich mir erarbeitet. Mhm. So, dieses Wissen, dass es nicht immer gut ist, eine Situation unter allen Umständen zu öffentlich zu machen und irgendwie und dass das halt auch ganz persönliche Auswirkungen haben kann auf konkrete Personen. Mhm. Und dann, dass auch im Zweifelsfall es manchmal besser ist, bestimmte diskriminierendes Verhalten nicht konkret zu benennen und um bestimmte Personen auch vielleicht längerfristig zu schützen und nicht nur für den Moment. Mhm. Aber vielleicht so ein bisschen wie dieses Namensding. Es ist halt so, ich habe halt das Gefühl, es wird mir so leicht gemacht, nichts zu tun. Also ich rede nicht von irgendwelchen krassen Rettungsaktionen von irgendwelchen Leuten, sondern es geht mir einfach darum, aktiv bestimmte Strukturen nicht einfach stumm mitzutragen, weil es einfach so viel leichter ist, bestimmte Strukturen stumm mitzutragen, sondern in Strukturen, also sondern halt sich, was weiß ich, halt irgendwie bewusst aus dieser bequemen Position auszubewegen, wo man halt einfach nichts macht. So. Ich meine, bewusst, also irgendwie bewusst irgendwas machen kann ja auch genauso bedeuten, auch mit einer Person, also halt dann eben mit Personen darüber zu reden. Also auch über gemeinsam zum Beispiel eine Situation nochmal zu besprechen, ohne sich dabei jetzt ohne sich jetzt so eine Erlaubnis zu holen, wie das jetzt in Zukunft zu laufen hat oder ob man sich jetzt auch gut brav verhalten hat und so, ob alle jetzt zufrieden sind mit den eigenen Leistungen, sondern eher sozusagen halt einfach das irgendwie zu öffnen von irgendwie so, hey, ich weiß, dass das irgendwie unterschiedlich gut oder schlecht sein kann, dass es immer irgendwie eine schwierige Situation ist, aber ich würde gerne wissen, irgendwie generell, wie es dir irgendwie in solchen Situationen geht. Einfach nur, ich glaube, allein das macht manchmal schon einen Unterschied, wenn ich weiß, wie es einer Freundin in bestimmten, immer wieder kehrenden Situationen geht, dann bin ich immerhin schon mal, dann ist irgendwie schon mal ein bisschen klar, so von wegen Schulterschluss, irgendwie so, hier, wir sind irgendwie, ich bin gerade irgendwie näher an deiner Schulter dran, als an den Schultern irgendwie, mit deren Dominanzposition ich eigentlich teile oder sowas. Und auch in Momenten, in denen dann zum Beispiel nichts aktiv passiert, in denen niemand interveniert oder sowas, dann irgendwie, glaube ich, kann man schon auch durch Gespräche und Austausch und irgendwie aufeinander hören oder irgendwie Feedback geben, sagen oder wissen irgendwie so in solchen Situationen irgendwie so, du bist nicht allein. Mhm. Und irgendwie, und ich kann ahnen irgendwie, was gerade in dir vorgeht. Oder du hast mir schon erzählt, was da irgendwie in solchen Situationen vorgeht. Deswegen ist dir meine Empathie sozusagen irgendwie schon mal sicher oder so. Mir ist auch gerade ein konkretes Beispiel eingefallen, wo es nicht darum geht, zum Beispiel Leute in Gefahr zu bringen. Zum Beispiel das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, mit bewusst Leute ausreden lassen. Mhm. Also stell dir eine Situation vor, also sowas meine ich zum Beispiel, stell dir eine Situation vor, wo du halt irgendwie bewusst Leute ausreden lässt und bewusst Leuten Raum gibst und Leute, und genau diese Person sagt dann hinterher, ey Ducke, ich fand es total unangenehm, dass du die ganze Zeit nichts gesagt hast. Mhm. Und das hat mich total verletzt, weil ich das Gefühl habe, was weiß ich, dass du halt irgendwie zu dem Thema nichts zu sagen hast und dir darüber keine Gedanken machen willst. Oder irgendwie sowas. Also wo du, ne, also wo du halt eigentlich versuchst sozusagen, aber aktiv sozusagen was zu tun und dann im Nachhinein aber aushalten musst, dass das genau das Gegenteil von dem war, was du eigentlich wolltest. Und da hast du niemanden in Gefahr gebracht. Sowas meine ich mit so bewussten Sachen. Ja. Machen, auch wenn man im Nachhinein dann irgendwie erfährt, scheiße, war jetzt genau das Falsche. Irgendwie. Und dann heißt es halt dann darüber dann im besten Fall das irgendwie dann auch hinkriegen, das dann zu thematisieren und zu reflektieren und dann sind alle schlauer hinterher. Das ist natürlich immer ganz toll so, aber ja. Ja. Aber ja, vielleicht ist das dann ein bisschen konkreter geworden, was ich meinte. Also was ich immer wieder merke bei so Situationen, wo es ums Intervenieren geht, und ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon angerissen, ist, was für eine krasse Leistung das eigentlich ist, die man dann bringen muss, weil es so schnell geht, weil man so viel sich überlegen muss. Und weil es auch interessanterweise mich auch jedes Mal wieder erwischt, also auch Situationen, die ich irgendwie schon zigmal hatte, sind ja jedes Mal wieder ganz leicht anders als sonst. Und das finde ich krass, weil es einfach jedes Mal wieder so ein auch so nanosekundenschnelles Abchecken ist, so, wie ist der Raum, wer ist da, wo bin ich, wie bin ich eigentlich gerade drauf, kann ich irgendwas leisten, kann ich irgendwas nicht leisten, was könnte das für Auswirkungen haben. Ja. Ja. Mhm. Ja, und das ist klar. Also es ist dann auch immer so ein, immer an der Grenze, weil so Strukturen wollen auch mit irgendwie bedacht beguckt werden oder manche Sachen brauchen einfach länger zum Sacken, sodass dann eben es hilft, glaube ich, tatsächlich einfach nur einen, sich permanent damit auseinanderzusetzen oder zumindest also so regelmäßig, um irgendwie für sich eine Position zu finden. Und da geht es dann auch tatsächlich darum, ja, das ist schwierig. Also irgendwie einerseits ist es wichtig, dass ich für mich irgendwie eine Position finde, bei der ich sagen kann, irgendwie so, es ist mir egal erstmal, was das für Konsequenzen hat, weil ich kann da jetzt erstmal dahinter stehen. Was total doofe Folgen haben kann. Mhm. Sich dann irgendwie zu selbstverständlich hinzustellen, aber es ist halt irgendwie dann auch wichtig. So, weil, also, was wir auch letztes Mal hatten, was so Angreifbarkeiten angeht und sowas, wenn ich mich wenn ich mich klar verorte, dann oder irgendwie deutlich positioniere, dann bin ich eben angreifbar. Mhm. Was irgendwie ganz schön anstrengend sein kann. Ja, klar. Oder eben auch dann wiederum weiter, also was dann wiederum auch so Verletzungen in sich bergen kann. Mhm. So. Also es ist echt, es gibt halt nicht so dieses, in Situationen kann man sich immer so und so verhalten oder gerade wenn es so ganz schnell gehen kann, ist halt einfach auch dieses, boah, das ist jetzt alles ganz schön schnell gegangen, mhm. Ding und dann zu gucken, okay, was gibt es denn dann immer noch für Möglichkeiten, damit jetzt umzugehen oder so. Also ich glaube echt, das ist schwierig dafür, es wird immer, ich glaube, das ist auch wirklich so immer ein sehr doller Scheiternpunkt. Mhm. So sein, es ist so professionelles Wiederholen von zum Beispiel irgendwie Veranstaltungen und Diskussionssituationen, die ich einfach alle paar Wochen habe und da ist dann irgendwann klar für mich, okay, da kann ich auch wirklich irgendwie schnell mit agieren. Ja, da gibt es so die Möglichkeit, richtig sich Strategien zu erarbeiten, mhm. Was ja häufig in so Alltagssituationen schwieriger ist. Mhm. Okay. Es regnet. Es regnet. Was wir noch als Thema hatten, war so die Grenzen des eigenen Alliiertseins oder Alliiertwerdens. Was ich auch nochmal spannend finde, aber jetzt sind wir schon wieder ganz schön lange dabei. Ist die Frage, ob wir das noch machen wollen oder nicht. Vielleicht haben wir dann jetzt schon voll. Ja. Sind wir 96 Minuten, das heißt anderthalb Stunden. Ja. Könnte auch. Also ich meine, ich finde ja auch, wir haben das ja jetzt auch gerade schon relativ gut. Also ich finde das ja genau auch eine Grenze, also dieses Alliiertsein. Das war halt, ich glaube, das war halt so eines der Sachen, die wir so sehr konkret einfach irgendwie zur Hand haben, mhm. weil wir das ja irgendwie vor nicht allzu langer Zeit schon mal sehr konkret einfach durchgekaut haben. Mhm. Vielleicht machen wir es uns einfach ein anderes Mal. Also so, das wird ja auch nochmal spannend, wenn so die eigene Marginalisierung dann plötzlich sich überschneidet mit einer Marginalisierung, die ich selbst nicht habe oder so. Und dann wird es halt schwierig. Mhm. Ja. Aber vielleicht ist es auch einfach, also ich fände es dann doch strategisch auch einfach mal okay, das jetzt mal so stehen zu lassen und jetzt nicht nochmal reinzugehen mit, und jetzt wir wieder mit unseren marginalisierten Positionen, ja. Wo hakt es dann wieder, sondern dem vielleicht auch einfach jetzt mal hier so einen Raum zu lassen. So, das hätte ich auch nicht gut finden, glaube ich. Hm? Ja? Ja, dafür. Okay. Stimmt, wir hatten das hier sogar aufgeschrieben. Alliiert sein versus Solidarität versus Unterstützungsarbeit. Ja. Das steht alles da. Wir können eigentlich nur noch unsere Notizen demnächst abfotografieren und ins Netz stellen, weil wir gar nicht mehr so ewig lang podcasten. Okay. Wir machen jetzt einfach Musik. Ja. Ja, es gibt auch gerade keine Ankündigungen oder sowas. Ne? Nee. Ich habe hier stehen, wir haben uns ausgesucht, The Ego Twisters, The Magic of Diversity. Wer hat sich das denn ausgesucht? Wir. Genau. Das mega pauschale. Geil. Wir. Schön. Ja. Ja. Der Mai ist fast vorbei. Ja, deswegen kommt einfach gut in den Juni. Juli? Juli? Auf das mit Ende des Mai dieser Regen endlich aufhört. Und dann kommt der Juni. Dann kommt der Juni und der ist auch immer geregnet. Gestern Abend war ich echt relativ, das war schon echt richtig spät und ich guckte aus dem Fenster und ich habe noch so leichtes Tageslicht gesehen und da dachte ich, ach ja, das ist ja jetzt diese Zeit, in der es so schön lange hell ist und dann regnet es die ganze Zeit und man hat überhaupt nicht dieses Gefühl, dass es irgendwie Sommer irgendwie. Und dabei steuern wir schon hart auf den Sommer zu und so, jetzt haben wir auch noch unser. Ja, ich musste noch kurz über das Wetter jammern. Genau. Ja. Okay. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. our own thing. That's the magic. That everybody comes with their own sense of strength and their own queendom. Mine could never compare to hers, and hers could never compare to mine.